Herz spielt die Hauptrolle bei der Verlagsgenossenschaft Freiheit. Frau Friederike Friedländer, vormals Ruth Fischer, bei Karl Hohm Nachfolger in Hamburg. Nach der Revolution pflegt der Verlag Paul Kassierer die USP-Autoren, Verlag Kurt Wolf München die KP-Autoren, für die er den Vulkan-Verlag gründet, Herr Brinitzer die SPD-Schriftsteller. Die Hauptstelle des russischen Staatsverlages in Deutschland leitet Grünberg. Die Autorenverzeichnisse der großen sozialistischen Verleger zeigen heute folgendes Bild. Bei Hohm Nachfolger Hamburg sind unter 116 Verfassern mindestens 56, bei Dietz unter 96 mindestens 48 Juden. Sozialrevolutionäre Gedichte werden gedruckt von Lessen, Einstein, Rubiner, Wolfenstein, Leonhard und anderen. Sally Fischer und der Verlag Kurt Wolf bringen sie heraus. Die moderne revolutionäre Kunst machen Pechstein, Lesser Uri, Philipp Frank, Liebermann, Kassierer bringt sie an den Mann. Selbst das sozialistische Antiquariat ist in jüdischen Händen. Calvary, Friedländer, Prager in Berlin, Bär in Frankfurt, Fock in Leipzig. Nicht einmal die Freisinnige Volkspartei, nach der Revolution Deutsche Demokratische Partei, hat es gewagt, ihren jüdischen Charakter nach außen so unverhüllt zu zeigen. Die Sozialdemokratische Reichstagspartei von 1912 hatte 13 jüdische Mitglieder, davon 12 Akademiker, während in der Freisinnigen Volkspartei nur der Jude Waldstein bei den nationalliberalen Schwabach Bleichröder saß, der sich seine Wahl 120.000 Mark hatte kosten lassen. Von den Abgeordneten der Unabhängigen zur Nationalversammlung war fast ein Drittel Juden. Mit dem Ausbruch der Revolution schien dem Judentum die Stunde gekommen, seinen Einfluss, Anteil und Sieg vor aller Welt kundzutun. Nach einigem jüdischen Einverständnis hatte die Revolution für das Judentum den Erfolg, die Spuren der jüdischen Verbrechen im Kriege zu verwischen. Es wurde von der Vermögensabgabe gesprochen, aber jede wirksame Maßregel unterlassen, um die Vermögen und Kriegsgewinne festzuhalten, obwohl zum Beispiel in Preußen der Unterstaatssekretär im Finanzministerium Simon, Inhaber eines Bankgeschäftes und Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, hierfür gewiss Fachmann war. Inzwischen meldeten Blätter aus der Schweiz und Holland, dass die Banken dort mit deutschen Geldern überfüllt wären. Die Juden haben die ihnen von der jüdischen Revolutionsregierung gewährte Frist genutzt, um ihre Kapitalien ins Ausland zu flüchten. Auch in diesem Fall hat sich die sozialistisch-demokratische Revolutionsregierung als zuverlässige Judenschutztruppe bewährt und mit dieser absichtlichen Unterlassungssünde dem Judentum den höchsten Liebesdienst erwiesen. Die Politik des über alle Staatsverbände hinausreichenden, eng verbundenen Alljudentums wird von ihm nur unter dem Gesichtswinkel des alljüdischen Gemeinwohls betrieben und kann nur so verstanden werden. Die Politik der Staaten ist ihnen ausschließlich Mittel für die Zwecke Alljudas. Diese Politik kann nur gelingen, wenn die Völker darüber getäuscht werden. Das sicherst wirkende Mittel hierzu ist die dauernde inner- und außenpolitische Unruhe, Krisenstimmung. Die Revolutionen und Kriege sind die drastischsten, aber auch erfolgreichsten Formen dieser Krisenpolitik. Im Oktober 1915 erließ die Pariser Zentrale der Alliance Israélite Universelle einen Aufruf mit dem Schluss: Die französische Revolution 1789 hat die Juden des Westens befreit. Der Sieg der Alliierten wird den Juden im übrigen Europa die Freiheit bringen. Verrücktheit wäre es, wenn sie ihre Befreiung durch einen glücklicherweise unmöglichen Sieg der vereinigten Unterdrückergewalten, des antisemitischen Alldeutschtums und des preußischen Militarismus erhofften. Wie hierin zugegeben wird, hat die französische Revolution von 1789, die Frankreich bis auf den Tod erschöpfte und in ihren Auswirkungen Europa verwüstete, allein den Juden den sicheren Gewinn der Gleichberechtigung gebracht. Die erste große moderne Revolution hat den Grund zur jüdischen Weltherrschaft gelegt. Hieraus folgt, dass auch sie hinter den Kulissen von Juden geleitet und für Juda veranstaltet worden ist. Nicht ohne Absicht nannten sich die Leiter der Französischen Revolution Jakobiner, wenn auch dieser Name auf den Versammlungsort im Jakobinerkloster zurückgeführt wird. Bei den folgenden Revolutionen ist dieser Einfluss urkundlich nachweisbar. Die Revolution von 1848 in Deutschland, Österreich und Frankreich war jüdisches Machwerk. Die Namen hier aufzuführen verbietet Raummangel. Vergleiche hierzu die Memoiren des Regierungsrats Schneider in der Kreuzzeitung von 1887. Über den Anteil der Juden an der russischen Revolution 1905 schrieb der Sozialist Bernstein in den sozialistischen Monatsheften: Welche große Rolle das jüdische Element in der russischen Revolution gespielt hat und noch spielt, ist bekannt. Man braucht nur den jüdischen Arbeiterbund zu nennen, um ein Bild von der Bedeutung dieses Reservoirs zu geben. Denn diese Organisation ist heute anerkanntermaßen die leistungsfähigste aller Revolutionskräfte, denen die zarische Regierung sich gegenüber sieht. Diese jüdische Revolution, die zur selben Zeit ausbrach, als Russland im Entscheidungskampf mit Japan stand. Wem drängt sich nicht die Übereinstimmung mit der deutsch-jüdischen Novemberrevolution auf? Fand ein jähes Ende, als das russische Volk aus Notwehr umfangreiche Pogrome veranstaltete. Die russische Revolution von 1917 wurde von dem Juden Kerensky mit englischen Geldern veranstaltet, um das kriegsmüde Russland von Neuem in den Kampf für die Entente zu zwingen. Al-Juda wollte deren Sieg, der auch sein Sieg war. Ihm wurden Hunderttausende Russen und Zehntausende Deutsche in der wahnwitzigen Brussilow-Offensive geopfert. Die russische Revolution von 1918 ist rein jüdisches Werk. Alle Urheber und Machthaber sind Juden, die meist ihre echten Judennamen mit slawischen vertauschen. Joffe, Winkeladvokat und Leihhausbesitzer, Kamenev, Rosenfeld, Brabow, Nathanson, Friemann, vorher Friseur, Stadthauptmann von Petersburg, wurde durch ausgedehnten Passhandel 15 Rubel bis 20.000 Rubel das Stück, in kurzem mehrfacher Millionär. Petrov, Krylenko, Abraham Aaron, Zinoviev, Isaac Apfelbaum, Vorstand aller Sowjets, an deren Spitze überall wieder Juden standen, Trotzki, Bronstein, Steklow, Nachamkev, vormaliger Bordellbesitzer, Radek, Zobelson, Steinberg, Justizminister, Ganetzki, Fürstenberg, sonst Wucherer, macht Banknoten, Frau Borzensko, Runda, Hebamme mit Zuchthaus bekannt, Frau oder Fräulein Kollontai, Vizeministerin des Inneren, 45-jährig, die es durchsetzte, dass ein richtiger Russe Großadmiral wurde, ihr 25-jähriger Geliebter, der Matrose Dybenko. Das Vielfache der 10 Millionen Todesopfer, die der Weltkrieg gefordert hat, hat die Moskauer Blutregierung dem russischen Volke auferlegt. Russland ist ein Trümmer- und Leichenfeld, auf dem die jüdischen Sowjets ein Schlemmerleben führen. Gäbe es ein Weltgewissen, so müsste ein Kreuzzug das russische Volk von seinen Folterknechten befreien. Stattdessen erscheinen diese auf europäischen Konferenzen als Gleichberechtigte anerkannt. Die alljüdische Solidarität fordert es und ihre Diener, die europäischen Staatsmänner, gehorchen. Über Millionen von Leichen, von Blutströmen umflossen, schreitet Al-Juda dem Weltherrschaftsthron entgegen. Es wagte ungeheures Verbrechen, das es mit dem Tode wird sühnen müssen, so verkündet die Weissagung vom Kloster Lenin. Israel infandum scelus audet, morte piandum. Welches ist die Stellung Al-Judas zum Weltkrieg? Auf dem 4. Zionistenkongress in London am 13.08.1900 sagte Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus: Das mächtige England wird unsere Aspirationen auf Palästina als öffentlich-rechtliche Heimstätte des Judentums verstehen. Mit England als Ausgangspunkt können wir sicher sein, dass die zionistische Idee mächtiger und höher steigen wird als je zuvor. Das heißt, Das Alljudentum verknüpfte fortan seine Politik und damit seine Weltkapitals- und Pressemacht mit dem Schicksal Englands. Ein ungeheurer Jubel ging nach der Eroberung Palästinas durch die Weltpresse. In einer Schrift von der Gründung des Judenstaates schrieb der deutsche Jude Dr. L.J. Pinkus: Der Fall von Jerusalem und die Regierungsdeklaration, die den Juden der alliierten Welt Palästina zusprach, haben England zur größten jüdischen Macht der Welt gestaltet. Tief in die Seelen der Juden gebrannt ist der Satz der russischen Zionisten, dass die Interessen der jüdischen Nation identisch sind mit denen des britischen Volkes.